Abschnitt 4 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Elternhaus und Jugend. Am 25. Dezember 1921 verstarb, 76 Jahre alt, in Hannover der Olle Hamann. Manche Hannoveraner erinnern sich noch an das vermickerte, gnitterische, zänkische, immer übellaunige und übelnehmerische Männlein als an das Urbild eines Krakelers und misswollenden Pfennigfuchsers. Hinter allen Schürzen war er her. Abendlich aber randalierte oder prahlte er in den alten Pinten, Kabacken und Kabuffs der Altstadt. Schon sein Vater war Querulant und Trinker gewesen. Und in der Familie gab es ebenso viel Erbbelastete wie in Solars Familie Rougon-Macquart. Der Olle Hamann war in seiner Jugend Lokomotivheizer, hatte aber den Dienst, darin er für unzuverlässig galt, 1886 verlassen, wegen eines angeblich im Betriebe erlittenen Unfalls, wobei sein Lokomotivführer zu Tode kam. Er prozessierte, ein typischer Rentenhysteriker, mit der Eisenbahndirektion, obwohl er eigentlich in ganz behaglichen Verhältnissen leben konnte, denn durch eine Nutzheirat mit einer 7 Jahre älteren Frau, seiner am 5. April 1901 verstorbenen Ehefrau Johanne, geborene Claudius, waren ihm ein paar Häuser und ein kleines Vermögen in die Hände gekommen, so dass er in der Gründerzeit zum wohlhabenden Bürger geworden, fortan auskömmlich zu leben vermochte. Er war ein wüster, zänkischer, kleinlicher, verschlagener Mensch, und sein unzufriedenes Wesen wurde unleidlicher noch, als er, in reifen Jahren syphilitisch geworden, seine alten Frauenzimmergeschichten, bald nach seiner Heirat schon nahm er mehrfach Mätressen ins Haus, nicht mehr nachgehen konnte. Die Mutter des Mörders war eine einfältige, etwas blöde Person, früh verbraucht, überaltert und seit der Geburt des 6. Kindes, eben des Triebverbrechers, immer bettlägerig dahinkränkelnd. Von den 6 Kindern wurde der älteste Sohn Adolf ein braver kleinbürgerlicher Werkmeister auf der Kontinental, ordentlicher Philister und Familienvater. Der 2. Sohn, Wilhelm, wurde in jungen Jahren wegen eines Sittlichkeitsdelikts bestraft, begangen an dem 12-jährigen Töchterchen eines benachbarten Gastwirts. Und auch die 3 Töchter, alle 3 von ihren Männern früh geschieden, erwiesen sich als leicht aufgeregte, triebbelastete Naturen. Eine der Schwestern, Frau Rüdiger, verstarb in den Kriegsjahren. Mit der 2. Frau Erfurt konnte der Mörder sich nie recht vertragen, und nur die Schwester Emma, eine Frau Burschel, blieb stets mit ihm verbunden, was aber doch nicht ausschloss, dass auch diese beiden Geschwister zwischendurch miteinander prozessierten. Ja, dass der Bruder gelegentlich in dem Zigarrenladen der Schwester Diebstähle und sogar Einbrüche veranstaltete, die er nachher unter Tränen ableugnete oder anderen in die Schuhe schob. Friedrich, genannt Fritz Heinrich Karl Hamann, wurde am 25. Oktober 1879 als jüngstes Kind geboren. Die Mutter war damals 41 Jahre alt. Aus der frühesten Jugend wissen wir nur, aus Erzählungen der Geschwister, dass dieses Kind von der immer kränklichen Mutter sehr verhätschelt wurde. Für den Seelenforscher ist es von Wichtigkeit, dass schon der kleine Knabe in dem Vater eine Art Nebenbuhler sah, welchen er hasste und totwünschte. Durch das ganze Leben zieht sich diese Feindschaft mit dem Vater. Die beiden beschuldigen und bedrohen einander. Der Vater droht, den Sohn ins Irrenhaus zu bringen. Der Sohn will den Vater wegen eines angeblichen Mordes an seinem Lokomotivführer ins Zuchthaus setzen. Es kommt immer wieder zu Misshandlungen und Schlägereien. Jeder behauptet, dass der andere ihm nach dem Leben trachte, ihn vergiften wolle, ihn beeinträchtige. Zwischendurch verbinden sie sich aber auch mal wieder zu gemeinsamen Betrügereien oder entlasten einander vor Gericht. Das Verhältnis Hamanns zur Mutter dagegen ist von immer gleicher Schwärmerei. Sie ist die einzige, von der er Gütiges zu erzählen weiß und stets mit sentimentalen Gefühlen spricht. Im Übrigen ist die Familie heillos zerrüttet. Die Geschwister prozessieren unaufhörlich. Erst um das Erbteil der am 5. April 1901 verstorbenen Mutter, späterhin auch um das väterliche Erbe. Aus den Anekdoten, die wir aus den Kinderjahren Hamanns erfahren konnten, entnehmen wir zwei Züge. Erstens seine weiblichen Transvestitenneigungen. Er spielte gern mit Puppen, machte auch weibliche Handarbeiten und wurde in Gesellschaft von Knaben rot und verlegen. Zweitens seine Neigung, Angst und Entsetzen in seiner Umgebung zu erregen, indem er die Schwestern festband, ausgestopfte Kleiderpuppen auf die Treppe legte, heimlich nachts an die Fenster klopfte und Gespensterfurcht erweckte. Ostern 1886 kam er auf die Bürgerschule 4 am Engelbostler Damm. Die Lehrer schildern das hübsche Kind als verwöhnt, verzärtelt, still, leicht lenksam, allgemein beliebt und verträumt. Sein Betragen war musterhaft, aber alle Leistungen weit unter Durchschnitt. Nachdem er zweimal, 1888 und 1890, in der siebenstufigen Schule sitzen geblieben war, wurde er 1894 als Schüler der dritten Klasse in der Christuskirche von Pastor Hadeland konfirmiert. Noch nach einem Menschenalter beklagte er sich bitter darüber, dass er bei dieser Gelegenheit ein altes Gesangbuch getragen habe, während seine Geschwister ein neues bekommen hätten. Er sollte nun Schlosserlehrling werden, erwies sich aber als unbrauchbar. Und so gab man ihn mit einem Schub anderer Kapitulanten auf die Unteroffizier-Vorschule Neubreisach. Am 4. April 1895 kam er in Neubreisach im Breisgau an. Ein körperlich gut entwickelter, kräftiger, etwas zu Korpulenz neigender, 16-jähriger gesunder Junge mit hübschem, regelmäßigem, aber ausdruckslosem Gesicht. Er war ein guter Turner, ein folgsamer Soldat, aber am 3. September wird er in das Garnisonlazarett überführt, weil sich plötzlich Anzeichen von geistiger Störung bei ihm bemerkbar machten. Es handelte sich um zeitweise Bewusstseinstrübungen, Absenzen oder um eine Angstneurose. Man führte sie auf eine Gehirnerschütterung beim Reckturnen zurück oder auf einen während der Manöverübungen erlittenen Sonnenstich. Nach 14 Tagen wurde er als gesund entlassen, weil nur vorübergehende Halluzinationen hatten festgestellt werden können. Aber schon am 11. Oktober musste er wiederum dem Lazarett zugeführt werden, weil sich bei ihm erneut eine Störung zeigte, die im Krankenjournal bezeichnet wurde als epileptisches Äquivalent. So wurde er denn am 3. November 1895 als ungeheilt in die Heimat entlassen, nachdem er selbst um seine Entlassung gebeten hatte, weil es ihm auf der Unteroffizierschule nicht mehr gefalle. Sein Vater, der 1888 eine kleine Zigarrenfabrik begründet hatte, wollte ihn in dieser beschäftigen. Aber da der Junge nicht arbeiten mochte, so kam es nun täglich zu neuen Zänkereien zwischen Vater und Sohn. Inzwischen hatte auch das Geschlechtsleben des Frühentwickelten mächtig eingesetzt. Nachdem, offenbar schon im 7. Lebensjahre, Geschlechtsvergehen auf der Schulbank den Jungen früh verdorben hatten und ihn zum Verderber für andere Knaben werden ließen, scheint seine erste Liebeserfahrung die gewesen zu sein, dass eine in der Nachbarschaft wohnende 35-jährige mannweibliche Frauensperson den 16-Jährigen dazu verführte, nachts über ein Dach hinweg durchs Fenster bei ihr einzusteigen. Von da ab setzten dann ein jene fortwährenden Sittlichkeitsdelikte an kleinen und größeren Kindern, die durch das ganze Leben Hamanns, man könnte fast sagen, Tag um Tag hindurchgehen. Klammer auf, und es bedauerlich machen, dass man diesen Triebirrsinnigen nicht nach dem 9. oder 10. Triebvergehen ruhig kastriert hat, wodurch alle seine späteren Mordtaten wären verhindert worden, Klammer zu. Mitte Juli 1896 wurde ein erstes Strafverfahren gegen den 17-Jährigen eingeleitet, weil er in mehreren Fällen kleine Kinder in Hauseingänge oder in Keller gelockt und mit ihnen unzüchtige Handlungen vorgenommen hatte. Auf Entschluss der Strafkammer wurde am 6. Februar 1897 der Bursche zur Beobachtung seines Geisteszustandes in die Provinzialheil- und Pflegeanstalt Hildesheim überführt. Hier wurde bei ihm Geisteskrankheit, angeborener Schwachsinn, festgestellt. Er wurde am 25. März 1897 in Hildesheim entlassen und nunmehr von der Polizei als gemeingefährlicher Geisteskranker dem städtischen Krankenhaus auf der Bult in Hannover zugeführt. Das Strafverfahren wurde aufgrund des Paragraphen 51 StGB eingestellt. Im Bult-Krankenhause verblieb der Schwerbelastete bis zum 28. Mai 1897. An diesem Tage wurde er auf Antrag des Magistrats Hannover wieder in die Hildesheimer Irrenanstalt gebracht, nachdem durch das Gutachten des Stadtarztes Dr. Schmalfuß, den ich als besonnenen und gewissenhaften Arzt kannte, unheilbarer Schwachsinn festgestellt war. In der Irrenanstalt Hildesheim nun muss der junge Mensch ein psychisches Trauma, das heißt eine Seelenverängstigung, erlitten haben, die für sein ganzes weiteres Leben entscheidend blieb. Obwohl ich Hamann als einen Erzschauspieler gekannt habe und nie geneigt war, ihm eine Angabe mehr als halb zu glauben, so glaube ich ihm doch ohne weiteres jene immer wiederkehrende Angst vor dem Irrenhause, die ihn immer neu ausrufen ließ: Köpft mich, aber bringt mich nicht wieder ins Irrenhaus. Der Kreis von Lebensschmarotzern, der in späteren Jahren den monomanen Triebirrsinn des Unseligen ausnutzte und gleichsam auf den Spuren dieses Werwolfs sein Leben fristete, wie Hyänen auf Spuren des Panthers, hatte unbedingt Gewalt über Hamann, sobald man ihn nur mit der Drohung einschüchterte: Wir bringen dich ins Irrenhaus. Schon am 13. Oktober gelang es ihm, gelegentlich einer Gartenarbeit, aus dem Irrenhause zu entweichen. Aber 5 Tage später wurde er in seiner elterlichen Wohnung ergriffen und nach Hildesheim zurückgebracht. Aber von nun ab lauerte er nur auf Gelegenheit, wieder auszubrechen. Sie bot sich, als man ihn Weihnachten nach der Idiotenanstalt in Langenhagen versetzte. 2 Tage später, am 25. Dezember 1897, während der Lichterbaum brannte, war er entwichen. Er flüchtete, anscheinend mit Hilfe der Eltern, in die Schweiz, wo ein Verwandter der Mutter in der Nähe von Zürich als Kunstmaler lebte. Unerklärlich freilich ist es, wie es ihm gelang, von der Polizei ein Unbescholtenheitszeugnis zu erhalten. Von Mai 98 bis März 99 arbeitete er erst als Handlanger auf einer Schiffswerft, dann beim Apotheker Dürenberg in Zürich. Im April 99 kehrte er nach Hannover zurück, wo inzwischen sein Entweichen in Vergessenheit geraten war. Er war jetzt 20 Jahre alt. Wieder begann das alte Lungerleben. Der Vater versuchte, ihn in seiner Zigarrenfabrik zu beschäftigen, Der Sohn zeigte sich arbeitsscheu. Vater und Sohn schlugen sich. Die schwache, vom Manne unterdrückte Mutter trat ohne rechten Rückhalt für den Jungen ein. In einem dem alten Hamann gehörigen Hause in der Burgstraße wohnte ein Arbeiter namens Löwert. Seine Tochter Erna, ein derbes, blondes Mädchen, grob und hübsch, wurde Hamanns Braut. Weihnachten 1899 verlobten sie sich förmlich, mit Einstimmung der beiden Familien, die von dieser festen Bindung eine Heilung für das Herumstreichertum des jungen Mannes erhofften. Dieses Liebesverhältnis dauerte 3 Jahre. Die Erna Löwert wurde die nächste Freundin der Schwestern Hamann. Sie wurde im Jahre 1901 von dem 23-jährigen Burschen schwanger, aber das Kind wurde durch eine Hebamme abgetrieben. Im Oktober 1900 erhielt Hamann einen Gestellungsbefehl. Er unterbrach sein arbeitsscheues Herumtreiberleben, um abermals Soldat zu werden. Am 12. Oktober 1900 wurde er als Ersatzrekrut beim Jägerbataillon 10 in Bitsch bei Colmar eingestellt. Von dieser Zeit sprach er stets als von der schönsten seines Lebens. Seine Vorgesetzten waren mit ihm zufrieden. Hauptmann von Gottberg nahm ihn zum Burschen. Leutnant Fischer lobte ihn als den besten Schützen in der Kompanie. In diese Militärdienstzeit fiel der Tod seiner Mutter, zu deren Beerdigung er Ostern 1901 nach Hannover in Urlaub fuhr. Der Vater wollte jetzt den Verkehr mit der Erna Löwert nicht mehr leiden und schrieb, um das Verhältnis zu hintertreiben, an den Bataillonskommandeur nach Bitsch. Aber man hatte keinen Anlass, den dienstwilligen Soldaten zu tadeln, bis im Oktober die Manöver kamen und bei einem anstrengenden Marsch Hamann zusammenbrach, wonach Schwindelanfälle und Schwächezustände eintraten, infolge deren er am 4. Dezember wegen Neurasthenie ans Garnisonslazarett in Bitsch überwiesen wurde. Hier soll ein junger Stabsarzt sich für den hübschen Jungen ungebührlich interessiert haben. Er blieb länger als 4 Monate im Lazarett. Da man aus seinem Leiden nicht klug werden konnte, so wurde er am 14. Mai 1902 nach Straßburg ins Garnisonslazarett 1 auf die Station für Nervenkranke überführt. Und dort wurde Folgendes festgestellt. Es liegt ein schon lange bestehender Intelligenzdefekt vor, der aber nur bei systematischer Prüfung zutage tritt, da im Übrigen Hamann durchaus keinen schwachsinnigen Eindruck macht. Mit höchster Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass er im Jahre 1895 an Hebephrenie, Jugendirrsinn, erkrankte, dass sich hieran ein erheblicher Schwachsinn anschloss, der eine angeborene Idiotie vortäuschte, worauf allmählich wieder eine gewisse Besserung eintrat. Hamann ist wegen überstandener Geisteskrankheit, die einen gewissen Schwachsinn hinterlassen hat, für dienstunbrauchbar und teilweise erwerbsunfähig zu betrachten. Beim Generalkommando des 15. Armeekorps in Straßburg wurde angenommen, dass das früher bei Hamann bestehende Leiden durch den Militärdienst, insbesondere durch die Anstrengungen bei den Herbstübungen 1901, erheblich verschlimmert worden sei. Durch Verfügung vom 23. Juli 1902 wurde er demgemäß aufgrund innerer Dienstbeschädigung als dauernd ganz invalide, zeitig teilweise erwerbsunfähig und dauernd untauglich zur Verwendung im Zivildienst anerkannt. Er wurde sodann am 28. Juli vom Jägerbataillon in Bitsch entlassen. In der Überweisungsnationale ist seine Führung als recht gut bezeichnet. Er bezog von nun an eine militärische Rente, die monatlich 21 Mark betrug. Er zog nunmehr zu seiner in Hannover wohnenden Schwester Frau Burschel und wieder begann der alte Kriegszustand mit dem Vater. Er verklagte diesen 1902 auf Gewährung von Unterhalt, da er wegen seines Nerven- und Herzleidens außerstande sei, regelmäßig zu arbeiten und von seiner militärischen Rente nicht leben könne. Der Vater wendete ein, dass der Sohn seine Krankheit nur vorgetäuscht habe, um vom Militär freizukommen und sein Verhältnis mit der Erna Löwert fortsetzen zu können. Er sei ganz gesund und nur zu träge, um regelmäßig zu arbeiten. Hamann wurde denn auch mit seiner Klage auf Unterhalt abgewiesen. Aber nunmehr wurde das Verhältnis zum Vater vollends unerträglich. Im Februar 1903 erstattete der Vater bei der Staatsanwaltschaft Anzeige, dass Hamann ihn und seine Geschwister mit Totschlag bedroht, ihn der Ermordung des Lokomotivführers Schröder bezichtigt und von seinem Bruder Adolf habe Geld erpressen wollen. Gleichzeitig beantragte er, eigentlich im Widerspruch zu der früheren Angabe, dass der Sohn seine Krankheit nur vortäusche, den Hamann als gemeingefährlichen Geisteskranken in eine Irrenanstalt unterzubringen. Das Verfahren wurde eingestellt, weil die Angehörigen bei ihrer polizeilichen Vernehmung die Behauptungen des Vaters nicht bestätigten. Der Sohn drehte nun den Spieß um und verklagte den Vater wegen wissentlich falscher Anschuldigungen, worauf nunmehr wieder die Geschwister bei ihrer gerichtlichen Vernehmung die Angaben des Vaters bestätigten, sodass auch dies Verfahren ergebnislos eingestellt werden musste. Aufgrund der in der Anzeige des Vaters erhaltenen Angaben über die Gemeingefährlichkeit des Sohnes veranlasste aber nunmehr das Polizeipräsidium in Hannover eine Untersuchung durch den Kreisarzt Dr. Andreer. Dieser erstattete am 14. Mai 1903 sein Gutachten. Es kam darauf hinaus, dass Hamann zwar moralisch minderwertig, wenig intelligent, träge, roh, leicht reizbar, rachsüchtig und gänzlich egoistisch, nicht aber im eigentlichen Sinn geisteskrank sei, sodass kein Anlass bestehe, ihn von Amts wegen in eine Irrenanstalt unterzubringen. Demgemäß wurde davon Abstand genommen. So war denn der Wolf, 24 Jahre alt, auf die menschliche Gesellschaft losgelassen. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.